Ich könnte kotzen. Wenn wir nichts tun, ist dieses Land ein für alle Mal verloren. Das Gute heute sind die Totenfischaugen Merkels. Oh, fällt es so schwer, mal nicht über das Dritte Reich zu reden? Das hier sind Sätze, die eigentlich niemand hören sollte. Die Ratte Merkel an der Spitze. Wir auch nicht. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast. Es sind über 40.000 Chatnachrichten. Wir sind die letzte Chance, die dieses Land hat. Aus fast 4 Jahren. Und das meine ich bitter ernst. Von einer Gruppe, die glaubt, Deutschland retten zu müssen. Natürlich wird, wenn wir das neue Europa bauen, Russland eine besondere Rolle zuteil. Ich bin immer noch KZH, krank zu Hause. Ihre Mitglieder schreiben mitten in der Nacht, an Weihnachten, an Silvester, egal wann und wo sie gerade sind. Bernie, wo? Ja, verdammt, ich darf betrunken nicht am Chat teilnehmen. Uns fliegt langsam die Partei unterm Arsch weg, die gegründet wurde, um unser Land zu schützen. Geheime Chatnachrichten der AfD im Deutschen Bundestag. Was Fremdschämen angeht, bin ich durch die Partei extrem belastbar geworden. Auch beim Hashtag Jagen gilt, möglichst nicht ins eigene Knie schießen. Jeder von uns sollte ohnehin ab und zu den Chatverlauf hier löschen. Das ist die Jagd. Ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Ich bin Katja Riedel und zusammen mit meinen Kollegen Sebastian Pittelko und Christian Basel haben wir die geheime Chatgruppe der AfD-Bundestagsfraktion zugespielt bekommen. Wir zeigen dir, wie die Abgeordneten der AfD reden, wenn sie unter sich sind. Und wir nehmen dich mit ins digitale Hinterzimmer der AfD-Fraktion, die ersten 4 Jahre im Bundestag. Welche Ziele und Strategien verfolgen sie? Und wie gefährlich ist diese Partei am äußersten rechten Rand für die Demokratie? Das ist Folge 1. Wir sind die Neuen. Nur kurz vorab, in diesem Podcast kommen Beleidigungen, Diffamierungen und rassistische Äußerungen vor. Wir haben uns entschieden, sie genau so zu veröffentlichen, um die Sprache der einzelnen AfD-Abgeordneten nicht zu verfälschen. Ja, wenn ich daran denke, wie es alles angefangen hat, dann erinnere ich mich erstmal an Blaulicht. Das war überall. Es ist Sonntag, der 24. September 2017 und an dem Abend, da sind wir zu zweit. Hi, ja stimmt, genau. Sebastian und ich, wir kommen am Alexanderplatz in Berlin-Mitte aus der U-Bahn und sehen Polizisten mit Helmen, Schlagstöcken. Und tatsächlich, da sind auch überall Demonstrierende, die sich vor dem Eingang von einer alten, ziemlich runtergekommenen Disco versammelt haben. Da wollen wir rein, als Journalisten. Wir nehmen schnell unsere Persos und Presseausweise raus, dann lässt uns die Polizei durch. Mir war das richtig unangenehm damals, hinter der Polizeilinie da einfach so im Eingang zu verschwinden. Aber das ist unser Job, denen die Macht haben oder sie vielleicht bekommen, auf die Finger zu schauen. Und auch dahin zu gehen, wo man vielleicht nicht unbedingt hingehen möchte. Denn es ist kein normaler Sonntag. Nee, es ist Wahlsonntag für einen neuen Bundestag. Es ist der 24. September 2017. Und oben in der alten Disco, da findet eine Wahlparty statt. Die der AfD. Die Disco hat eine Dachterrasse und die ist total voll. Ein Riesengedränge, ganz viele Kameras und überall AfDler aus dem ganzen Land. Wir sind aber nicht nur da, um den Wahlabend zu erleben. Wir sind auch mit jemandem verabredet, der hat uns brisante Unterlagen versprochen. Sowas kommt öfter mal vor. Diesmal geht es um einen geheimen Plan von Frauke Petri, die damals übrigens noch Parteichefin ist. Aber wir haben diesen Typen einfach nicht gefunden. Und dann, kurz vor 18 Uhr, naja, da drängeln sich natürlich alle vor die Bühne. Ja, und um Punkt 18 Uhr, da gibt's ja in den Wahlsendungen immer die erste Prognose. Die Prognose der CDU, CSU, 33,5%. SPD, 21%. Ist ja überhaupt Linke 9. Ähnlich wie beim letzten Mal. Auch wir stehen direkt vorne links im Saal. In der Menge und auf der Bühne ist alles, was in der AfD Rang und Namen hat. Außer übrigens Frauke Petri. Die kommt erst später. Die AfD 13%. Und nun, kurz nach 18 Uhr, greift der Spitzenkandidat zum Mikrofon. Er ist fast 80, trägt Tweedsacko und grüne Hundekrawatte. Das hier ist Alexander Gauland. Liebe Freunde, das ist ein großer Tag in unserer Parteiengeschichte. Wir haben es geschafft. Wir sind im Deutschen Bundestag und wir werden dieses Land verändern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass das, was die Menschen auf der Straße denken, im Bundestag wieder eine Rolle spielt. Gauland holt tief Luft. Und dann fällt der Satz, der durch die ganze Republik hallen wird. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Unser Volk zurückholen? Auch gegen dessen eigenen Willen? Das ist eine Kampfansage. Und zwar von rechts außen. Uns ist an diesem Abend schnell klar, die AfD will das politische System von innen heraus angreifen. Doch was heißt das eigentlich genau? Mit dem Einzug einer Partei rechts von der Union in den Bundestag herrschen insgesamt komplett neue Verhältnisse. Die AfD ist die erste rechtsradikale Partei, die es seit den 60er Jahren wieder ins deutsche Parlament schafft. Ja, und dann auch noch Gaulands krasse Ansage, wir werden sie jagen. Dass sich viele jetzt so alarmiert zeigen, liegt natürlich auch am Wahlergebnis der AfD. Das liegt am Ende bei 12,6%. Mehr als die meisten geglaubt haben. Stimmt, wir hatten sogar eine Wahlwette im Büro abgeschlossen. Und ich lag deutlich drunter. Also jetzt mal im Ernst. 2017 hatten viele Menschen Angst vor der AfD. Die AfD startet mit 94 Abgeordneten. Viele von den Neuen im Parlament kannten wir aber schon. Als investigative Journalisten beschäftigen Katja und ich uns seit Jahren mit der AfD. Warum? Ganz einfach. Die AfD ist die dynamischste und, naja, wenn man so will, auch erfolgreichste Parteigründung seit den Grünen. Und wir haben uns schon 2016, als die Partei wuchs und wuchs und in immer mehr Parlamente einzog, gesagt, da sollten wir mal genauer hingucken. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann immer wieder Skandale aufgedeckt. Über deren Machtkämpfe, deren Radikalität und auch über illegale Gelder für AfD-Politikerinnen und Politiker. Ja, und wir haben einen Haufen Recherchereisen quer durchs ganze Land gemacht, um diese Leute kennenzulernen. Für uns ist das dann im Herbst 2017 auch ein wirklich seltsamer Moment. Ja, wir hatten ja viele Parteimitglieder in ihren Wahlkreisen zu Hause besucht, in Bayern, in Hessen, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Berlin, das war für uns bisher AfD-freie Zone. Ja, und jetzt tauchen plötzlich geballt an jeder Ecke AfD-Gesichter auf, die Sebastian und ich schon kennen. In der Kantine im Bundestag, in den Gängen, in der Kaffeeschlange beim Bäcker. Den meisten Abgeordneten und Presseleuten sind die Neuen von der AfD da noch ziemlich unbekannt. Doch die Frage, was wollen diese neuen Abgeordneten jetzt im Bundestag erreichen, die liegt von Anfang an in der Luft. Lasst uns die Zeit bis 2021 nutzen, um aus der AfD eine echte Volkspartei zu machen. Unsere Wähler haben uns in dieses Parlament gewählt, damit wir Flagge zeigen und uns mit allen Mitteln wehren. Habe mir den Bestseller Nummer 1 in Kommunalpolitik ins Büro bestellt. Die hatten am Freitag nur noch 14 Exemplare. Wird also nichts mit einer Sammelbestellung für die Fraktion. Wir sind jetzt da und nichts und niemand kriegt uns weg. 2017 ist aber auch das Jahr, in dem Trump in den USA die Macht übernimmt. Der Bundestag beschließt die Ehe für alle. Und Corona? Das gibt es da natürlich noch nicht. Stattdessen reden viele noch über die Integration der Geflüchteten, die im Sommer 2015 nach Europa gekommen sind. Vor allem die AfD. Die macht nämlich Politik gegen die Geflüchteten. Und im Wahlprogramm bezeichnet sie den Islam als größte Gefahr für die Deutschen, fordert Mindestabschiebequoten, will mehr Volksabstimmungen, will Bemühungen gegen den Klimawandel aufhalten. Und aus der EU müsse Deutschland im Zweifelsfall halt raus. Und all das hat der AfD mit ihrer Parteichefin Frauke Petry den Rückenwind gegeben, der sie bis in den Bundestag getragen hat. Also, pardon. Das ist der Vorsitzende der Bundespressekonferenz. Frau Petry, das finde ich kein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen. Ja, es tut mir leid, aber sie das nutzen das ist Frauke der Bundespressekonferenz, um hier eine Botschaft zu setzen und verschwinden dann. Also insofern missbilligen wir dieses Verhalten ausdrücklich. Einen Tag nach der Wahl, am 25. September 2017, will die AfD mit ihren 94 gewählten Abgeordneten eigentlich feiern. Ihr historisches Wahlergebnis und den Einzug in den Bundestag. Katja und ich sitzen hinten im Saal. Wir hatten ja schon am Wahlabend gehört, dass Petri wirklich einen Plan haben könnte. Einen, der nicht gut ist für die AfD. Das jedenfalls sollte in Mails stehen, die uns der Informant am Wahlabend versprochen hatte. Ja, den hatten wir ja auf der Party nicht gefunden. Als Petri jetzt hier bei der Pressekonferenz zum Einzug ihrer Partei in den Bundestag das Wort ergreift, stupsen Katja und ich uns an. Ey, jetzt kommt's. Lassen Sie mich noch ein letztes Wort sagen. Ja, es wird ein bisschen mehr als ein Wort, aber final ist es trotzdem. Weil ich glaube, dass wir an diesem Tag auch offen sein sollten damit, dass es inhaltlichen Dissens in der AfD gibt. Die AfD von 2013 hat den klaren Anspruch vertreten, und so war es auch bis 2015, am Ende schnell regierungsfähig zu werden. Das ist weiterhin mein Anspruch. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, unter anderem mit meinem Anspruch verbunden, dass ich aktiv gestalten möchte. Für mich nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde. Dankeschön. Oh, wow. Das Gerücht stimmte also. Die eigene Parteichefin will nicht mit der AfD in den Bundestag. Sie hatte ein paar Monate vorher einen entscheidenden internen Machtkampf verloren und verlässt kurz darauf sogar die AfD, gründet eine neue Partei. Da sind es nur noch 93. Oder vielmehr 92. Einer geht noch zusammen mit Petri. Für die AfD ist Petris Aktion auf jeden Fall ein dicker Brocken. Gleich am ersten Tag. In der internen Chatgruppe werden sie später schreiben: Henke könnte jetzt zusammen mit Petri und Wagenknecht eine neue Partei gründen. Ich habe auch schon eine Idee für einen Namen. Statt aufstehen vielleicht durchdrehen. Liebe Leute, als wir 2017 in den Bundestag eingezogen sind und Petri die AfD verraten hatte, glaubte ich, sie nimmt noch circa 35 Jünger mit. Du weißt, dass du in der AfD bist, wenn House of Cards beginnt zu langweilen. House of Cards? Ich dachte Game of Thrones. Die ersten Tage sind schon mal heftig für die AfD. Noch dazu. Die Neuen müssen sich erstmal zurechtfinden, Büros einrichten, Regeln lernen. Und ein Haufen wild zusammengewürfelter Fremder muss schnell zu einem Team werden. Das merken wir auch. Bekommen komische Anrufe. Wie der Dings denn so sei, aus Bayern oder der Bums aus NRW. Wir würden die ja schließlich alle kennen. Darauf lassen wir uns aber nicht ein. Einige tragen plötzlich durchgehend Anzug. Jetzt bekommen sie Privilegien und Instrumente an die Hand und Geld für berufliche Treffen. Einer hat uns mal um ein Hintergrundgespräch gebeten, so wie wir sie eigentlich häufig führen. Man geht dann irgendwo Kaffee trinken oder was essen. In diesem Fall war es aber sehr speziell. Wir haben uns bei einem teuren Spanier getroffen mit seinem gesamten Büroteam. Der Büroleiter hat dann ohne uns zu fragen gleich mehrere Krüge Sangria bestellt und vorgeschlagen, hey, wir könnten uns doch alle duzen. Ein echtes No-Go. Wir haben dann tief durchgeatmet, sowas gesagt wie, nein, lieber nicht, das ist ja hier unser Job. Und haben natürlich auf getrennten Rechnungen bestanden. Ja, und die auch privat beglichen. Die Annehmlichkeiten, die das Parlament so mit sich bringt, nutzen die AfDler gerne. Ja, wie andere Abgeordnete auch, bestellen sie sich gern mal den Fahrdienst. Das sind sehr schicke Limousinen mit Chauffeur, die alle Bundestagsabgeordneten exklusiv nutzen können. Auch wir bekommen ein paar Mal das Angebot nach Termin bei Abgeordneten, dass einen doch auch der Fahrdienst nach Hause fahren könnte. Dabei dürfen ihn nur Abgeordnete nutzen, für dienstliche Belange. Und der Fahrdienst ist überhaupt inzwischen bei den Parlamentariern umstritten. Wir rufen uns lieber ein Taxi. In der Chatgruppe sind sie begeistert über die Liga, in der sie jetzt mitspielen. Habe Altmaier am Montag im Flugzeug getroffen. Er hat angedeutet, dass Seehofer wohl gehen muss. Was hat er genau gesagt? Er habe ein gutes Verhältnis zu ihm, aber er glaube nicht, dass er sich hält. Sein Verhältnis zu Merkel ist definitiv besser. Also weiß er schon mehr. Warum sollte Altmaier der AfD korrekte Infos geben? Weil er Saarländer ist? Ja, ob das alles so stimmt, haben wir Peter Altmaier selbst gefragt. Er kann sich an so ein Gespräch nicht erinnern. Es ist eine Zeit, in der die AfDler ziemlich aufgekratzt wirken, weil sie sich jetzt als Teil des großen Politikbetriebs fühlen. Was vielen nicht so klar ist. Jetzt müssen sie sich aber auch an die Regeln halten, die in dem altehrwürdigen Hohen Haus gelten. Auf den Tag genau einen Monat nach der Bundestagswahl kommt das neue Parlament das erste Mal zusammen. Gaulands Worte vom Wahlabend haben alle hier noch im Ohr. Und so wartet man gespannt auf die erste programmatische Rede der AfD im Bundestag. Und die hält Bernd Baumann. Der ist damals wie heute erster parlamentarischer Geschäftsführer. Und meine Damen und Herren, nehmen Sie zur Kenntnis, der alte Bundestag wurde abgewählt, indem Sie alles noch untereinander regeln und die Konkurrenz wegdrücken konnten, wie hier bei der Frage des Alterspräsidenten. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren. Von dieser Stunde an... Eine neue Epoche? Was hat die AfD denn vor? Also als Oberthema unangenehme Themen mit zu thematisieren, mit aufs Trapez zu bringen. Das hier erzählt uns die Fraktionschefin Alice Weidel. Die haben wir heute noch mal zu den Zielen der AfD damals befragt. Diese unangenehmen Themen, die nicht angefasst wurden, diese heißen Eisen, damit haben wir auch 2017 Wahlkampf gemacht, natürlich die Implikationen der, sage ich jetzt mal, illegitimen Migrationsbewegung nach Deutschland hinein auf die innere Sicherheit. Das ist ein ganz großes Thema für uns als AfD. Und da haben wir sehr, sehr viele Anträge auch eingebracht. Und wir haben Sie gefragt, wie es denn so war, das Ankommen im Bundestag? Also der Ersteinzug in den Bundestag, das war natürlich ein unglaubliches Gefühl, ne? Für uns alle. Und es wirklich auch so stark, da mit rund 12% reingeschafft zu haben, so im Erstanlauf, also das war schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen. Weidel, die muss die damals noch 92 AfD-Politikerinnen und Politiker in ihrer Fraktion auf einen gemeinsamen Kurs bringen. Dabei verfolgen sie alle auch ganz eigene Ziele. Und einige von ihnen werden die Richtung der AfD und die internen Debatten in den kommenden 4 Jahren sehr, ja, sagen wir mal, intensiv prägen. So, morgen. Das hier ist Hans-Jörg Müller. So, wo bin ich denn hier? Damals frisch gebackener Bundestagsabgeordneter der AfD. Spannung steigt. Hans-Jörg Müller, mal mit, mal ohne Bindestrich geschrieben, zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alt. Studierter Volkswirt. Kaum politische Erfahrung, aber viel Praxis in der freien Wirtschaft. Er ist groß, schlank, trägt eine Brille, die seine Augen sehr groß aussehen lässt. Seine Haare sind raspelkurz, manchmal trägt er fast Glatze. Und noch etwas fällt vielen auf. Er trägt sein Handy fast immer in einer Tasche am Gürtel. So wie Anfang der 2000er noch viele und 2017 eigentlich niemand mehr. Fang mal an zu schaffen. So klingt Hans-Jörg Müller oder HJM, wie er sich selbst nennt, an seinen ersten Tagen im neuen Revier. Ein Team von Phoenix hat ihn und andere Abgeordnete, die auch Müller heißen, durch die 4 Jahre im Bundestag begleitet. Die Müllers und das Hohe Haus, so heißt der Film. Und AfD-Müller spielt darin eine tragende Rolle. Übrigens genau wie in der Fraktion. Die muss sich nämlich gleich zu Anfang ein Spitzenteam zusammenstellen und Wirtschaftsexperte Müller, der gehört dazu. Er wird 4. parlamentarischer Geschäftsführer, Teil des Fraktionsvorstandes. Mal kurz zur Erklärung. Fraktion, das ist der Zusammenschluss von Mitgliedern des Bundestags, die eigentlich immer aus einer Partei oder aus Parteien mit gleicher Ausrichtung wie CDU und CSU stammen. Und die wählen eben ein Team, das die Fraktion, also die eigenen Parteimitglieder im Bundestag, leitet. Als Fraktionschefs wählt die AfD ihre beiden Spitzenkandidaten, Alexander Gauland und Alice Weidel. Sie führen die Jagdtruppe an, vor allem aber politisch. Für die Orga sind die parlamentarischen Geschäftsführer wichtig. Die teilen sich den Job thematisch auf. Müller wird der Mann für die Finanzen der Fraktion, für das Geld, das sie vom Staat für ihre Arbeit im Parlament bekommt. Und wie hat Hans-Jörg Müller die Stimmung in den ersten Tagen erlebt? Die war toll. Die war toll. Wir saßen da alle mit leuchtenden Augen drin. Jeder von uns war froh, dass er jetzt dabei sein durfte. Uns hat vereinigt zum Startpunkt der Fraktion, dass wir alle der Meinung waren, und jetzt haben wir uns gefunden, die wir uns vorher nicht kannten, und werden jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass praktisch der unaufhaltbare Abstieg Deutschlands beendet wird durch den Einfluss, den wir jetzt von Berlin aus entwickeln werden. Und dann kommt der 23. Februar 2018. Ein besonderer Tag für ihn. Ich war in meinem Leben nie so nervös wie von meiner ersten Rede im Bundestag. Ich war mit Schweißausbrüchen und zitternden Augen da in diesem Zimmerchen da vom Plenarsaal mit dieser Glaswand drin gesessen. Und mein ganzes Ding ging nur darum, wie komme ich jetzt so rüber, dass man mir nicht ansieht, wie nervös ich bin. Um was ging es da? Da muss es um Außenwirtschaftspolitik gegangen sein. Nein, Handwerksordnung. Jetzt weiß ich es wieder. Dass die Handwerker jetzt durch Bürokratie überfrachtet werden. Das war meine erste Rede. Und jetzt möchte ich Sie fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP und auch der Mittelstandsunion. Ich beschreibe hier eine gemeinsame Position von uns allen. Und jetzt können Sie auch mal klatschen, obwohl es von der AfD kommt. Werte Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, die AfD und ich laden Sie herzlich ein zur konstruktiven Mitarbeit an unserem Antrag, das heißt über alle Parteien und über alle Fraktionsgrenzen hinweg, damit wir für die Betroffenen etwas erreichen, was in diesem Hohen Haus unsere Aufgabe ist, und zwar gemeinsam. Es ist Müllers erste Rede im Bundestag. Er klingt hier fast ein bisschen unterwürfig, möchte ernst genommen werden, von den anderen anerkannt. Aber das ist nur eine Seite von Hans-Jörg Müller. Die andere klingt so. Ihr Scheinregierung und ihr Scheinopposition, kriegt endlich mal Eier in die Hose, fliegt nach Washington und sagt endlich mal, dass wir diese Gesetze hier in Deutschland und Europa ignorieren werden, weil hier bei uns Rechtsstaat herrscht. Das ist die Botschaft. Auch das hier ist Hans-Jörg Müller. Im Sommer 2017 noch im Wahlkampf. Da treffen Sebastian und ich ihn in Magdeburg in einer umgebauten Industriehalle. Müller tritt damals bei einem Kongress auf, dem Russland-Kongress der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt. Es geht da um das Verhältnis Deutschlands zu Russland. Wenn einseitige amerikanische Gesetze, die nur der Zerstörung des deutsch-russischen Handels dienen, die ganz klar nur hier dem amerikanischen ökonomischen Interesse dienen, dass diese Gesetze erwarten die Lehnsherren ja von uns, dass wir die hier in Europa umsetzen, sage ich nein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katja, aber ich habe ja damals in Magdeburg ganz schön gezuckt und gedacht, wir hier in Deutschland sind für den Müller also Erfüllungsgehilfen für die Amerikaner? Unsere Regierung eine Scheinregierung, die nur den ökonomischen Interessen der USA dienen soll? Das ist ja im Grunde heftigster Stoff für Verschwörungserzählungen. Ja, das ging mir echt auch so. Müller haben wir damals ja schon als absoluten Überzeugungstäter kennengelernt und er war auch ziemlich missionarisch unterwegs. Ich habe den doch mal in einem Gasthof getroffen. In Freilassing war das, in seinem damaligen Wahlkreis. Ein Steinwurf weit entfernt von der Grenze zu Österreich. So eine Art Vorort von Salzburg. Hier hat er 2015 im Herbst selbst gesehen, wie lange Schlangen von Geflüchteten zu Fuß über die grüne Grenze nach Bayern gelaufen sind. Viele haben sich damals als Helfer engagiert. Hans-Jörg Müller nicht. Nee, der empfand die Geflüchteten und ihre Einreise nämlich als Rechtsbruch. Er hat sich damals radikalisiert als Anti-Migrationspolitiker. In dem Gasthof, da hat er uns dann erzählt, die AfD solle sich doch ein Beispiel nehmen an den Freiheitlichen im Nachbarland, der FPÖ. Unser Müller will in dieser deutschen FPÖ nach oben. Ja, und auch die Partei, die soll durchstarten. Am Ende des Essens, da gab es eine Szene, die ist mir bis heute noch total präsent. Er hat da sowas gesagt wie, ja sagen Sie mal, ich habe Ihnen doch jetzt gerade erklärt, dass ich die AfD zu einer deutschen FPÖ machen will. 30% plus eine Volkspartei. Ja, ich habe dann genickt und er dann so, und warum sprechen Sie trotzdem mit mir, obwohl Sie das doch ganz bestimmt nicht wollen? Berechtigte Frage. Das verstehen die ja oft nicht, dass das eine mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun hat. Wir haben ein Prinzip. Wir reden mit Menschen in der AfD, auch wenn es eine Debatte gibt, ob man mit denen, die rechtsradikal sind, überhaupt reden sollte. Ja, genauso wie wir als Journalisten natürlich mit allen Menschen reden und erst recht mit gewählten Politikerinnen und Politikern aller Parteien. Wir machen das seit 6 Jahren. Manchmal treffen wir sie, wie hier Hans-Jörg Müller, in Gasthöfen. Viel öfter aber auf Parteitagen oder zum Beispiel in Büros. Einige von ihnen rufen uns sogar fast täglich an. Was uns aber echt wichtig ist, wir sind uns dabei immer unserer Rolle bewusst. Und wir machen das auch immer klar. Wir wollen nicht einfach nett Kaffee trinken, sondern diese Partei von innen heraus verstehen. Angeblich befürchtet die CSU, wir ständen bei 30%. Jetzt oder erst 2021? Jetzt. Träfe das zu, wäre das Parteiensystem Deutschlands zusammengebrochen. Ähnlich wie schon in Frankreich oder in Italien. Geduld, da kommen wir noch hin. Die Zeit arbeitet für uns und das immer schneller. Um die AfD zu verstehen, helfen uns nicht nur persönliche Treffen. Manchmal sind es auch Videos im Internet, die uns zeigen, was ihnen wichtig ist und was sie bewegt. Und bei Müller ist das relativ eindeutig. So, liebe Freunde, ich möchte euch nochmal ganz herzlich grüßen. Ein Social-Media-Video von Müller. Hier vom Eislaufplatz, den größten Europas in Moskau. Wackelig mit dem Handy aufgenommen. Ich bin deswegen hier über den Jahreswechsel, weil viele wissen, ich habe eine russische Frau, die mich eingeladen hat, den Jahreswechsel bei ihr zu Hause zu verbringen. Schatz, zeig dich mal. Die Kamera schwenkt von Müller auf eine blonde Frau mit Mütze. Sie winkt in die Kamera. Hallo AfD, alles Gute zum neuen Jahr. Hallo, hurra! Mit Russland fühlt sich Müller ganz besonders verbunden, damals schon und nicht nur er. Überhaupt ist das Verhältnis der AfD zu Russland immer eng gewesen und es wird 5 Jahre später, also heute, aktuell, durch den Ukraine-Krieg radikal in Frage gestellt. Müllers Verbindungen zu Moskau reichen bis in höchste politische Kreise. Er hat schon mal 6 Jahre in Russland gelebt, spricht die Sprache fließend. Zuletzt hat er als Unternehmensberater mit und für russische Firmen gearbeitet. Immer wieder reist er auch als Bundestagsabgeordneter nach Russland, mal privat und mal beruflich. Auch die Fraktion nutzt Müllers Connections in die dortigen Chefetagen. Es scheint so, je mehr sich die deutsche Regierung und Moskau entfremden, umso näher wird die AfD an den Kreml rücken. Als der Russlandfreund Müller jetzt im Herbst 2017 in den Bundestag einzieht, total euphorisch ist und auch noch in den Fraktionsvorstand kommt, ja, da stellt sich schon die Frage, warum will denn so jemand eigentlich in den Deutschen Bundestag? Was will er erreichen? Einer, der das alles eigentlich für ein inszeniertes Kasperletheater der Amis hält. Die Regierung für eine Art ferngesteuertes Marionettenkabinett. Jetzt könnte man ja sagen, ja, der Müller ist ja nur einer aus der AfD-Fraktion. Und das stimmt ja irgendwie auch. Wahr ist aber auch, er ist nicht der Einzige in der Fraktion, der so denkt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, welch unwürdiges Schauspiel. Zu welchem Kasperle-Theater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen. Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, dass hier das volle Recht zu sagen, los ist. Dieses Land wird von Idioten regiert. Es wird ein Millionen-Hierarchage geprägter junger Männer ins Land gelassen. Die alten politischen Ebenen und Eliten haben komplett versagt. Import von Islamisten und Gefährdern. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Im Interview haben wir Alice Weidel dann auch gefragt, ob sowas hier mit Jagen gemeint war. Also Gaulands Aussage, wir werden sie jagen, bezieht sich darauf, dass wir sie, die anderen Parteien, Fraktionen, eine Positionierung hineinzwingen wollten, was uns auch gelungen ist als Erfolg. Und dementsprechend, glaube ich, hat sich auch die Debattenkultur verändert, aus meiner Sicht zum Positiven, dass auch unangenehme Themen auch durchaus kontrovers diskutiert werden. Die AfD-Fraktion verschiebt die Grenzen des Sagbaren im Bundestag jetzt immer weiter nach rechts. Denn hier hat sie endlich eine neue Bühne, auf der ihr alle zuhören müssen. Das Rednerpult im Bundestag, inklusive ständigem Livestream ins Internet natürlich. Und was macht sie jetzt draus? Naja, Facebook-Posts zum Beispiel. Das hier ist jetzt übrigens Christian. Hi, ich habe mir mal die Posts der ersten AfD-Bundestagsfraktion seit 2018 in der Datenbank gezogen. Wie viele sind's denn? Ja, um genau zu sein, 2077 Posts. Also eigentlich posten sie jeden Tag mindestens 2-mal. Mein Kollege Christian, der ist Datenjournalist, der wertet öfter mal Social Media aus und er hat mit uns den Podcast gemacht. Genau. Und die AfD stellt da auf der Seite zum großen Teil ihre Reden als Video online. Immer so mit Buzzwords und oft so mit 3-Plus-Zeichen, so wie bei Nachrichtentickern. Also sowas wie Teilen, Ausrufezeichen, jeder dritte Asylbewerber flieht mit dem Flugzeug, Ausrufezeichen. Naja. Und solche Dinger, die werden halt geteilt. Das kennt man ja, ne? Schafft dann Reichweite. Ja, also erstmal eher nicht so. Im ersten Jahr im Bundestag, da bekommt so ein Post so zwischen 1000 und 1700 Reaktionen, also Herzchen, Likes und Smileys. Geteilt wird das Ganze ungefähr genauso oft. Das ist nicht unbedingt viel. Aber sie werden besser. Immer mehr Likes, immer öfter werden diese Posts geteilt. Gerade mit Dingen, die dann halt später viel polarisieren, so wie Corona. In den Jahren drauf werden die Inhalte, die sie aus dem Plenum jetzt anfangen hochzuladen, noch richtig Reichweite bekommen. Das geht dann stetig, aber sicher in Richtung mehrere 10.000 Shares. Ein Post, sogar 68.000 Mal. Ich kann das jetzt nicht so richtig einschätzen. Ist es denn viel? Naja, sagen wir mal so. Stell dir einfach vor, fast das ganze Stadion von Bayern München würde diesen einen Post teilen. Das ist also eine ganze Menge. Ja, also eine ordentliche Reichweite für die Fraktion, auch für ihre Hetzreden, etwa auf Facebook. Genau. Und die AfD hat ja zudem nicht nur diesen einen Account der Bundestagsfraktion, sondern auch noch ganz viele andere. Also das multipliziert sich. Wir müssen jetzt auf allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen unsere Anträge verbreiten. Wir sind ja alle gefragt, das journalistisch aufzubereiten. Jeder mit seinen Kanälen. Ich habe einen Screenshot zugeschickt bekommen, wo ein Facebook-Nutzer gesperrt wurde, nachdem er meine letzte Bundestagsrede gepostet hatte, weil sie angeblich gegen die Regeln verstößt und Volksverhetzung beinhaltet. Ich wurde gestern von Facebook wegen Hassrede abgemahnt. Zigeuner darf man selbst dann nicht mehr sagen, wenn sich die Zigeuner selbst als solche bezeichnen. Die AfD bedient die Empörungsmaschine auf Facebook. Ja, und im Plenum? Frau Kollegin Weidel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Die AfD provoziert und kassiert Ordnungsrufe, also offizielle Ermahnungen im Bundestag, manchmal auch Ordnungsgelder, die der Bundestagspräsident verhängen kann. Aber es stört sie nicht, denn die Aufmerksamkeit ist wichtiger. Unglaublich, was dieser kleine Schleimer Strasser von der Lindner Showpartei über uns behauptet. Gemeint ist hier der FDP-Politiker Benjamin Strasser. Strasser ist einer, bei dem man anfängt abzuwägen und sich fragt, ob ein Ordnungsgeld von 1.000 Euro ein annehmbarer Preis ist, um ihn mal Arschloch zu nennen. Genau das sind die sinnvollen Klagen. Strasser ist überfällig. Aber wichtig ist an dieser Stelle, die rechten Bad Boys vom Bundestag haben offenbar ihre erste funktionierende Strategie. Verbal draufhauen. Die negativen Folgen: Ordnungsgelder. Die sind ihnen aber offenbar egal. Für das Plenum, den altehrwürdigen Bundestag, das Hohe Haus, sind solche Töne, gelinde gesagt, fremd. Und sie führen gleich noch eine zweite Strategie ein, beziehungsweise HJM führt sie ein. An einem Tag, an dem eigentlich jemand anderes im Mittelpunkt steht. Inzwischen sind über 70 Jahre vergangen. Die Generation der Täter gibt es nicht mehr. Man kann es eigentlich der heutigen Jugend nicht verübeln, dass sie sich nicht mit den Verbrechen identifizieren wollen. Aber leugnen, dass auch das zur deutschen Vergangenheit gehört, darf nicht sein. Noch mehr Zucker. Das ist Anita Lasker-Walfisch, damals 92 Jahre alt. Sie spricht in einer bewegenden Rede vor dem Plenum des Deutschen Bundestags. Am 31. Januar 2018. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Es ist ein besonderer Tag. Lasker Walfisch hat als Kind den Holocaust überlebt. In ihrer Rede warnt sie auch vor neuen rechten Parolen. Einige Anspielungen lassen sich als Kritik an der AfD verstehen. Die nimmt an dieser Veranstaltung zum ersten Mal im Plenum teil. Es handelt sich jetzt um die Sicherheit, dass so etwas nie, aber auch nie wieder ihr geschehen kann. Der Evident. Lasker Walfischs Rede bekommt viel Anerkennung, viel Applaus, aber nicht von allen. Als alle applaudieren, selbst aus der AfD-Fraktion, wenn auch zögerlicher, da sieht man Hans-Jörg Müller wie versteinert an seinem Platz sitzen und ins Leere starren. Er klatscht nicht. 4 Jahre später haben wir mit ihm darüber gesprochen. Können Sie uns heute mit dem Abstand sagen, warum haben Sie nicht applaudiert? Ich habe dieses ganze Holocaust-Gedenken immer als unaufrichtig und geheuchelt empfunden. Als aufgesetzt und nicht echt. Weil so nach dem Motto, wenn man politische Karriere machen will, dann muss man so der besondere Oberverdammer des Holocaustes sein, sonst wird man nichts in Deutschland. Dass es nicht mehr um die Opfer geht. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es für die Opfer nicht in Ordnung ist. Ja. Aber da steht jemand, der aus seiner tiefsten Seele spricht Und Sie verweigern dieser Person in dem Moment eigentlich den Respekt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wie gesagt, ich achte und betrauere die Opfer. Und als ich dann auf einmal im Bundestag saß, konnte ich das machen, was ich mir jahrzehntelang gesagt habe. Sollte ich da mal sitzen, ja, dann werde ich bei der Heuchelei nicht mitmachen. Diese Heuchelei ist ein zweites Töten der Opfer aus niederen Beweggründen politischer Machtpolitik des heutigen Tages. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und als ich dann da ein Zeichen gegensetzen konnte, habe ich es gemacht. Durch Sitzen bleiben und durch Nichtklatschen. Wenn ich dadurch auch, was Sie zu Recht bemerken, die Frau Lasker-Walfisch persönlich angegriffen habe, dann tut mir das unendlich leid. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Frau Lasker-Walfisch. Aber jetzt mal unabhängig von Frau Lasker-Walfisch, können Sie verstehen, dass eigentlich Ihnen dann auch durch die Öffentlichkeit diese Aktion als eine Art rechte oder rechtsextreme Aktion ausgelegt werden konnte? Ja, als Antisemitismus natürlich, ist es ja genau. Verstanden worden. Natürlich, das war mir auch vorher schon klar. Also ich habe mir da vorher wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht und ich habe es dann durchgezogen, wissend, wie es mir ausgelegt wird. Ja, also ich bin ganz bewusst in dieses Messer hineingelaufen, von dem ich wusste, dass es offen ist. Mal kurz, was HJM uns jetzt 4 Jahre danach gesagt hat, zeigt, dass er damals eine kalkulierte, geplante Aktion gegen die deutsche Gedenkkultur durchgezogen hat. Eine Aktion, von der er genau wusste, dass sie als antisemitisch verstanden werden wird. Puh, das mussten auch wir erstmal sacken lassen. Nur 4 Monate nach ihrem Einzug zeigt zumindest einer in der AfD überhaupt keinen Respekt, nicht mal vor den Opfern des Holocaust. Er nutzt die erste Chance, die Würde des Parlaments zu beschädigen, bei so einem Anlass. Die AfD hat es zum ersten Mal auf großer Bühne geschafft, alle mit einem Tabubruch zu schockieren und sie hat damit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Eklat fällt auf die gesamte Fraktion zurück. Und die ist durchaus gespalten über diesen Tabubruch. Und zumindest die J-AfD, das sind die Juden in der AfD, denn die gibt's auch, versuchen im Jahr darauf, den entstandenen Schaden zu begrenzen. Ja, noch etwas. Die J-AfD schlägt vor, dass die AfD-Abgeordneten vielleicht eine Kippa bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstag tragen. Wie findest du die Idee? Mediales Interesse wäre garantiert. Ich finde die Idee gut. Ich bin kein Jude und will dies auch nicht spielen. Dito. Dito. Sehe ich genauso. Ich denke mal, ist wahrscheinlich auch besser so. Sonst heißt es wieder, wir ziehen das Andenken der Juden in den Schmutz. Der Letzte hier, das ist Uwe Witt. Schon mal vorweg, ihn wirst du in der nächsten Folge noch besser kennenlernen. Und das hier, das ist er auch. Ich bitte die Kollegen, die Mittwoch ein Problem mit der Gedenkstunde haben, fernzubleiben. Die Medien lauern nur auf irgendwelche Fauxpas von uns. Das dürfte für keinen von uns zutreffen. Es sind halt lediglich nicht genug Plätze vorhanden. Du erinnerst dich an die Schlagzeilen bei der letzten Gedenkstunde? Und verlasst euch drauf, sie werden uns auf unerträgliche Art und Weise versuchen zu provozieren. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Mit Jagdrufen sind sie eingezogen. Mit Hetzereien und Skandalen geht sie los, die Story von der AfD im Bundestag. Die Partei hat es in Raketengeschwindigkeit ins Parlament geschafft und will die Forderungen der Straße in den Bundestag bringen. So hat es Gauland am Wahlabend gesagt. Doch um Deutschland zu retten und die anderen Parteien zu jagen, brauchen sie vor allem eines: Macht. Und das heißt, die AfD muss in Ämter gewählt werden, in denen sie was mitentscheiden kann. Ein Fraktionsmitglied möchte nun besonders viel Macht. Den Weg dahin beschreibt er in einer Rundmail so. Und nicht vergessen, wenn erst der Rechtsweg einmal versperrt ist, bleibt nur der parlamentarische, dann der direktdemokratische, dann der über Straßenproteste, dann der über Barrikaden, Generalstreik und zuletzt der offenen Revolution. So läuft empirisch die Kaskade zum Sturz totalitärer Unrechtsregime ab. Wir werden sehen, wie weit Kauder, Merkel, Beck und all die anderen machtgeilen, fremdbestimmten und oder drogensüchtigen MdBs der Blockparteien das Spiel treiben wollen. Der Verfasser dieser radikalen E-Mail will jetzt einer der mächtigsten Oppositionspolitiker im Bundestag werden.